Kasper! Der Flick da! Das dunkle Bratensoße! Kannst du nicht da raus? Ah! Oh, jetzt kommt in die Kochwäsche! Wenn, dann richtig.